Nicht nur in unserem Land wird der Ausdruck Esoterik sehr gering geschätzt. Die gebildeten Menschen, kultivierte Leute, wie sie sich auch nennen mögen, weisen alles zurück, was etwas damit zu tun haben könnte. In Wirklichkeit ist dies aber auf eine allgemeine Unkultur zurückzuführen, wie mein Freund Jason gesagt haben würde, auf eine unvollständige und oberflächliche Bildung, wenn man so will, auf den Rationalismus. Ich war zu jener Zeit auch nicht frei davon. Außerdem war meine Ablehnung darauf zurückzuführen, dass es doch die Juden und Freimaurer sind, die die Verbreitung von okkulten und spiritistischen Sekten am meisten begünstigten, die uns besonders heutzutage überfluten. Selbst Indien wurde als ein Herd dieser Ansteckung angesehen und schon der Priester Omar Emet, Emilio Weisse, literarischer Kritiker der Zeitung El Mercurio, hatte den Grafen Kaiserling wegen seiner Bewunderung für den arisch-hinduistischen Gedanken sowie für das China des Lao Tse angegriffen. Zu diesen Extremen gelangte die Unwissenheit und das Sektierertum der Persönlichkeiten, die die Kultur unserer heimischen Welt vertraten und noch vertreten. Es gibt jedoch einen Grund, aber einen Grund anderer Art, allen diesen Organisationen und der okkultistischen Literatur zu misstrauen und sich davon abzuwenden, die von der Freimaurerei und dem Judentum zwischen Sufiten gehandhabt werden. Sie dienen dazu, die Aufmerksamkeit und den Weg der Jugend abzulenken und sie von den Weltgeschäften auszuschließen, die somit einzig in ihren begierigen Händen bleiben. Nach dem Kriege, von den 60er Jahren an bis jetzt, hat man undiskriminiert von Okkultismus, Hinduismus, Zen-Buddhismus Gebrauch gemacht, hat sie mit der Negermusik untermalt, mit den Beatles, mit Popmusik, den Drogen und den Hippies und sogar mit dem künstlich durch Hermann Hesse hervorgerufenen Boom und damit mehr als zwei Generationen Jugendlicher in der Welt zerstört. Dies alles ist ein von den Weisen von Zion geschickt gelenkter Plan, wie immer. Das war nur möglich, weil eine echte Esoterik in den westlichen Religionen fehlte und durch das Nichtvorhandensein eines esoterischen Christentums sich etwas hätte entwickeln können, denn es befanden sich einige arische Elemente darunter, wie uns der Gnostizismus zeigte. Die Kirche hat bewusst mitgearbeitet, dessen können wir sicher sein, am großen Plan der Weisen von Zion, einer Organisation, der sie angehört, wie es auch die esoterische Darstellung Rosenbergs aufzeigt, die wir bereits erwähnten. Die Falschheit tritt zutage, wenn ihre Vertreter, Opus Dei, Jesuiten und so weiter, ihre Kleider zerreißen beim Vernehmen des Wortes Esoterik. Sie sind die Schuldigen an der Verbreitung derselben, weil sie dem Christentum eine vorzüglich jüdische, marxistische oder pro-marxistische Richtung gegeben haben und die arischen Elemente zum Verschwinden brachten, die sich ihnen in den ersten Jahren ihrer Intronisation in Rom angeschlossen hatten, mit dem Beitrag nordischen Blutes und alten Riten des mithraisch-iranischen Kultes. Vorher bestanden die ersten christlichen Gemeinden ausschließlich aus Juden aus Alexandrien, Syrien und Sizilien. Otto Rahn hatte recht, als er sich auf die Unterschiede zwischen dem orthodoxen Judentum und dem Christentum bezog, dies als einen Streit zwischen Rabbinern bezeichnete. Alle bekannten großen Religionen haben einen exoterischen Aspekt gehabt, das heißt einen äußeren, weltlichen für die Masse der Gläubigen und einen anderen, esoterischen, für eine eingeschränkte und auserwählte Minderheit von Eingeweihten. So war es bei den ägyptischen und griechischen Kulten. Jene Unwissenden, die hochtrabend von Aristoteles, Sokrates, Platon und dem nationalen Gedanken der Griechen zu uns sprechen, möchten über die Tatsache hinwegsehen, dass sich hinter diesem Gedanken die Mysterien von Eleusis, Delphos und andere befanden, an denen dieselben Philosophen, vor allem Platon, Esquilo, Euripides teilhatten, obwohl sie von ihnen nicht reden konnten. Die Kulte und die orphische Mythologie sind die Grundlagen des philosophischen Gedankens des antiken Griechenland. Selbst das Wort esoterisch stammt aus dem Griechischen aisoteo und bedeutet hineintreten lassen, ein Tor öffnen, zu den Göttern, Theo, aisoteo. Jean-Marquis Rivière, großer Freimaurergegner, der das Buch der Verrat der Freimaurerei geschrieben hat, nachdem er sie von innen her kennengelernt hatte und sich während des Großen Krieges auf Seiten Hitler stellte, zitierte in seinem Buch »Geschichte der esoterischen Doktrinen« einige Erklärungen von Origenes. Wenn es erforderlich ist, sich an den Buchstaben zu halten und zu verstehen, was im Gesetz geschrieben steht, nach Art der Juden oder der Masse, würde ich vor Scham erröten, wenn ich laut sagen müsste, dass Gott es ist, der uns solche Gesetze gab. Nur ein beschränkter Geist kann annehmen, dass Gott sich der Ausübung der Landwirtschaft hat hingeben können und Bäume im Garten Eden, der im Orient liegt, anpflanzte, dass einer dieser Bäume der Baum des Lebens war und dass ein anderer das Wissen um das Gute und das Böse vermitteln konnte. Ich glaube, niemand würde diese Dinge nicht als Symbole verstehen, hinter denen sich die Mysterien verbergen. Gerade die christliche Kirche hat es auf diese falsche Art wörtlich, wie die Juden exoterisch und nicht esoterisch verstanden. Jedoch zu sagen, wie die Juden, ist ein Irrtum. Man müsste sagen, wie die Juden es wollen. Denn sie besitzen auch einen Exoterismus für die Massen, vertreten in der Tora und dem Talmud, und einen Esoterismus in der Kabbala, das bedeutet erhaltene Überlieferung, im Zohar, das bedeutet Klarheit, während die Merkaba, der geheimnisvollste Teil der Kabbala, und nur eingeweihten Rabbinern bekannt ist, den sie als mächtiges Instrument ihrer Magie benutzen. Wir sagten bereits, dass die Kabbala, wie alles andere, ihnen im Mittelalter von außen her zugekommen ist, obwohl sie das Gegenteil behaupten, die sie benutzen und in Übereinstimmung mit ihrem Archetypus verwandeln. Die Hasidien in Polen stellen eine exklusive esoterische Sekte des Judentums dar. Auch der Islam besitzt seinen magischen Esoterismus, vertreten durch den Sufismus und der Sekte der Assassinen, der Hasaniten des Iran. Sie legen den Koran symbolisch aus. So war es der Kontakt mit dieser Sekte des Alten vom Berge, dass die Templer sich bedrängt fühlten, immer weiter von der Romrichtung sich loszusagen und sich auf ihr esoterisches Christentum und ihr Gralsmysterium zu konzentrieren. Auch darum wurden sie von Rom zerstört, wie die esoterischen Katharer, die Bogomilen, die Manichäer und die Gnostiker.